Günstige Gelegenheit. Gatte ging. Getränk gefällig? Genialer Gedanke. Gerade Gewürzgurke gegessen. Niemandsland. Radio Contrabanda FM 91.4 de Barcelona. Niemandsland és un programa en alemany de Contrabanda FM 91.4 que s'emet des de 1998 a Barcelona. Una veu lliure en un món poc lliure. Niemandsland. Summertime in the city, Barcelona, 1. September 2018. September und alles kommt wieder. Das Sommerende, das Schuljahr, die Regierungserklärungen, der Separatistenrummel, der Herbst, die Melancholie, die Flüchtlingsströme, der Kampf um die Arbeitsplätze. Der Kampf um die Löhne. Der Kampf um den Wohnraum. Der Kampf um die Rente. Der Kampf um Syrien. Der Kampf um die Ölreserven im Nahen Osten. Der Kampf um die Kontrolle der Staatsfinanzen. Der Kampf um die Kontrolle des Rathauses von Barcelona. September und alles kehrt wieder. Barcelona, Summer in the City. Es gibt Touristen und es gibt Einheimische. Und es gibt einen Existenzkampf. Der geht weiter. Man spaziert in diesen Tagen durch die Straßen. Über dem heißen Asphalt flimmert eine Luftspiegelung. Warme, turmhohe Wolken voller Regen wandern im Himmel. Möwen umkreisen den Akbar-Turm. Immer noch schlurfen Touristen mit Handtüchern, nacktem Oberkörper und Badelatschen herum. Für sie ist Barcelona ein einziges riesiges Spaßbad, ein Funpark. Für andere ist die Stadt einfach nur Beute, Business City, sie kaufen alles. Mietshäuser, Wohnblocks, Ladenwohnungen, Hochhäuser, Grundstücke, alles wird zur Ware. Straßen, Menschen, Wasser, Strand, Luft. Immer mehr Hipsterkneipen entstehen. In meiner Straße gibt es mittlerweile 3 Pizzabäcker, 3 Nagelstudios, 3 Souvenirläden, 8 Restaurants, 3 chinesische Ramschläden, aller buntes allerlei, 3 Fahrrad-, Segway-, Elektroroller-Vermietungen, ein Juice-Shop und ein Cannabis-Zubehörladen. Alles für die Touristen. Unser Kiez verwandelt sich in einen Vergnügungsbezirk, einen Fressbezirk, einen Cocktailbarbezirk. Früher gab es hier Milchläden, Bäckereien, Herrenausstatter, Damenbekleidung. Ich will nicht sagen, dass das sehr attraktiv war, aber es gab sie. Es gab Cafés, es gab Hähnchenbratrestaurants, es gab einen Metzger, es gab einen Käseladen. Barcelona, Ende August. Ich flüchte in eine der wenigen Buchhandlungen, die dem Barbarenansturm noch überlebt haben. Ein Bändchen mit Lyrik fällt mir in die Hände. 50 Gedichte aus Spanien und Lateinamerika. Ich blättere darin herum. Die großen Namen: Lope de Vega, Calderón de la Barca, Miguel de Cervantes, San Juan de la Cruz, Unamuno, Lorca, Neruda, Nicanor Parra, Atahualpa, Yupanqui. Ich nehme das Bändchen in die Hände und beginne darin zu lesen. Kleine Fragen nach Gott. Preguntitas sobre Dios. Un día yo pregunté, abuelo, ¿dónde está Dios? Mi abuelo se puso triste y nada me respondió. Eines Tages fragte ich, Großvater, wo ist Gott? Mein Großvater wurde traurig und antwortete nichts. Mein Großvater starb in den Feldern, ohne Gebet und Absolution. Es beerdigten ihn die Indios, Rohrflöte und Trommel. Ein andermal fragte ich, Vater, was weißt du von Gott? Mein Vater wurde ernst und antwortete nichts. Al tiempo yo pregunté, Padre, ¿qué sabes de Dios? Mi padre se puso serio y nada me respondió. Mein Vater starb im Bergwerkstollen, ohne Arzt und ohne Schutz. Das Gold des Grubenbesitzers ist gerötet vom Arbeiterblut. Mi padre murió en la mina, sin doctor ni protección. Color de sangre minera, tiene el oro del patrón. Mein Bruder lebt auf den Bergen und hat keine Blume gesehen. Schweiß, Malaria und Schlangen, das ist das Holzfällerleben. Und keiner sollte ihn fragen, ob er wisse, wo Gott ist. Ein so bedeutender Herr ist in seinem Haus nicht eingekehrt. Y que nadie le pregunte si sabe dónde está Dios. Por su casa no ha pasado tan importante señor. Ich singe auf den Wegen und wenn ich im Gefängnis bin, höre ich die Stimme des Volkes, das besser singt als ich. Es gibt eine Sorge auf Erden, die wichtiger ist als Gott. Die Sorge, dass keiner Blut spuckt, damit es den anderen besser geht. Hay un asunto en la tierra más importante que Dios, y es que nadie escupa sangre para que otro viva mejor. Ob Gott wacht über die Armen? Vielleicht ja, vielleicht nein. Sicher ist einzig, dass er am Tisch der Herrschaft speist. Que Dios vela por los pobres? Tal vez sí y tal vez no. Pero es seguro que almuerza en la mesa del patrón. Atahualpa Yupanqui. Willkommen zu einer neuen Sendung Niemandsland auf Contrabanda FM 91.4 in Barcelona. Wir senden jetzt 2 Stunden, jeden Samstag von 10 bis 12 Uhr, direkt aus dem Herzen von Barcelona, von der Plaza Real. Auch live im Internet unter www.contrabanda.org. Seien Sie herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe. Bienvenidos und bienvenidos. Es ist Samstag, der 1. September 2018. Am Mikrofon und an der Technik begrüßt Sie wie immer Detlef Jeskerts. Radioshow in dem Land. Barcelona, eine Banda. Ja, ja. Genau, was ich gleich sag. Und ich erzähl, ich bin so frei und so allein. Und denk mir still, es ist schön, dass ich dich hab. Wir haben tausend gleiche Träume. Wir haben tausende Ideen. Wenn du wieder mal im Nichts abhängst, hol ich dich raus, ist kein Problem. Mit jeder Rückschlag Schritt für Schritt. Wir betäuben uns und schreien, nur noch einmal glücklich sein. Wir trinken drauf, nie mehr zurück. Wir haben tausend gleiche Träume. Wir haben tausende Ideen. Holst du mich raus, ist kein Problem. Ist kein Problem. Ist kein Problem. Ist kein Vor 90 Jahren gab es die Uraufführung der Drei-Groschen-Oper, und zwar genauer gesagt am 31.08.1928, also sozusagen gestern. Und der Haifisch, der hat Zähne. Das erfolgreichste Theaterstück der Weimarer Republik wurde heute vor 90 Jahren am Berliner Theater am Schiffbauerdamm uraufgeführt. Mit der Drei-Groschen-Oper erreichte die Zusammenarbeit des Schriftstellers und Regisseurs Bert Brecht, der lebte von 1898 bis 1956, und des Komponisten Kurt Weill, der lebte von 1900 bis 1950, ihren Höhepunkt. Das Singspiel mit Vorspiel und drei Akten in 9 Bildern lehnt sich an die 1728 entstandene Beggar's Opera von Kay Pepusch an. Sein Name täuscht allerdings, denn die Drei-Groschen-Oper ist keine richtige Oper, sondern ein politisches Theaterstück mit 22 Gesangsnummern. Einige wurden zu Welthits, etwa die Seeräuber-Jenny, besonders aber die im Vorspiel gesungene Moritat von Mackie Messer. Und der Haifisch, der hat Zähne. Mac the Knife. Das im Londoner Stadtteil Soho spielende Stück hat den Existenzkampf gesellschaftlich deklassierter zum Thema. Es geht um Großmut und Egoismus, Treue und Verrat. Hören Sie jetzt, wie Herr McKees über die Annehmlichkeiten des Lebens denkt. Da preist man mir das Leben großer Geister. Das lebt mit einem Buch und nicht im Magen. In einer Hütte, daran Ratten nagen. mir bleibe man vom Leib mit solchem Kleister. Das simple Leben lebe, wer da mag. Ich habe unter uns genug davon. Kein Vögelchen von hier bis Babylon. Vertrüge diese Kost nur einen Tag. Was hilft da Freiheit? Es ist nicht bequem. Nur wer im Wohlstand lebt, lebt angenehm. Ich selber könnte mich durchaus begreifen, wenn ich mich lieber groß und einsam sehe. Doch sah ich solche Leute aus der Nähe, da sagte ich mir, das musst du dir verkneifen. Armut bringt außer Weisheit auch Verdruss und Kühnheit außer Ruhm noch bittere Mühen. Jetzt warst du arm und einsam, weiß und kühl. Jetzt magst du mit der Größe aber Schluss. Dann löst sich ganz von selbst das Glücksproblem. Nur wer im Wohlstand lebt, lebt angenehm. Kleine Fragen nach Gott. Preguntitas sobre Dios. Un día yo pregunté, abuelo, ¿dónde está Dios? Un día yo pregunté, abuelo, ¿dónde está Dios? Mi abuelo se puso triste y nada me respondió. Mi abuelo murió en los campos sin rezo ni confesión y lo enterraron los indios, flauta de caña y tambor. Y lo enterraron los indios, flauta de caña y tambor. Al tiempo yo pregunté, padre, ¿qué sabes de Dios? Al tiempo yo pregunté, padre, ¿qué sabes de Dios? Mi padre se puso serio y nada me respondió. Mi padre murió en la mina, sin doctor ni protección. Color de sangre minera tiene el oro del patrón, color de sangre minera tiene el oro del patrón. Mi hermano vive en los montes y no conoce una flor. Mi hermano vive en los montes y no conoce una flor. Sudor, malaria y serpientes, la vida del leñador. Y que nadie le pregunte si sabe dónde está Dios. Por su casa no ha pasado tan importante señor. Por su casa no ha pasado tan importante señor. Yo canto por los caminos y cuando estoy en prisión. Yo canto por los caminos y cuando estoy en prisión oigo las voces del pueblo que canta mejor que yo. Hay un asunto en la tierra más importante que Dios, y es que nadie escupa sangre pa' que otro viva mejor. Y es que nadie escupa sangre pa' que otro viva mejor. Que Dios vela por los pobres, tal vez sí y tal vez no, pero es seguro que almuerza en la mesa del patrón. Pero es seguro que almuerza en la mesa del patrón. Ballade von der Unzulänglichkeit menschlichen Strebens. Der Mensch lebt durch den Kopf, sein Kopf reicht ihm nicht auf. Versuch es nur von deinem Kopf, lebt höchstens eine Lauf. Denn für dieses Leben ist der Mensch nicht schlau genug. Niemals merkt er eben diesen Lug und Trug. Ja, mach nur einen Plan, sei nur ein großes Licht. Und mach dann noch einen zweiten Plan, gehen tun sie beide nicht. Denn für dieses Leben ist der Mensch nicht schlecht genug. Doch sein höheres Streben ist ein schöner Zug. Ja, renn nur nach dem Glück, doch renne nicht zu sehr. Denn alle rennen nach dem Glück, das Glück rennt hinterher. Denn für dieses Leben ist der Mensch nicht anspruchslos genug. Drum ist all sein Streben nur ein Selbstbetrug. Niemandsland Geschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges. 87. Teil. Der lange Arm des Stalinismus und die Front im Norden. No pasarán. Pasaremos. Horas decisivas, multiplicados por el furor y el entusiasmo. Ende Mai 1937. Zur Entlastung der Front im Norden unternimmt die republikanische Armee zwei Entlastungsoffensiven. Die erste wird im Raum von Huesca an der aragonesischen Front von der katalanischen Armee vorgetragen. Die Angriffe dauern eine Woche und brechen dann, nachdem die Republikaner 10.000 Mann verloren haben, zusammen. Bei diesen Kämpfen fällt auch der Kommandeur der 12. Internationalen Brigade, General Lukács. Der sowjetische Schriftsteller Ilja Ehrenburg wird Augenzeuge seines Todes. Er berichtet. Sarinena hatte ich oft besucht. Jetzt war hier eine Gruppe unserer militärischen Berater untergebracht. Am Tisch saß ein kleiner, untersetzter und überaus finster dreinblickender Mann. Auf dem Tisch lagen ein Lageplan sowie die Ausgabe der Pravda. Ich sagte, ich hätte den Auftrag, den Verlauf der Kämpfe um Huesca an die Istvestia zu melden. Der Mann schenkte mir aus einem Krug kalten Tee ein. Die Hitze ist wirklich furchtbar. Er zeigte mir auf der Karte das Dorf Comillas. Die Aufgabe lautet, die Straße nach Jaca abzuschneiden, ist das klar? Er schwieg und fragte plötzlich ganz, ganz schnell, wissen Sie das Neueste? Tuschatschewski, Jagir und Uborevich sind zum Tode durch Erschießen verurteilt worden. Sie sind Volksfeinde. Es handelt sich hierbei um drei sowjetische Generale, Opfer der stalinistischen Säuberungskampagne, die eben um diese Zeit in Russland einsetzt und der auch viele russische Spanienkämpfer nach ihrer Rückkehr noch zum Opfer fallen werden. Ehrenburg fährt fort. Er warf die erst zur Hälfte aufgerauchte Zigarette auf den Boden und steckte sich sofort eine andere an. Dann beugte er sich tief über den Lageplan und begann, irgendeine schmissige Melodie zu pfeifen. Sein Gesicht hatte sich noch mehr verfinstert. Er betrachtete lange die Karte und schien meine Anwesenheit völlig vergessen zu haben. Eine halbe Stunde später schaute er mich wieder an und sagte, »Der ist Westjamelden, sagen Sie? Und wo ist Koltsow?« »Die Straße nach Chaka, also. Hier stehen die Freiwilligen unter Gerassi und hier die Garibaldianer unter Pakjardi. Lukas wird Ihnen alles erzählen. Ich glaube, er ist noch in Kaspe. Trinken Sie doch. Im Auto ist es noch heißer.« Der Tag war wirklich ungewöhnlich heiß. Ringsherum glühten die Felsen. Kein Baum, kein Grashalm. Überall nur rotbraune Steinwüste. Ich war so dumm, die nackte Hand zum Wagenfenster hinauszuhalten. Der Wagen fuhr schnell, um die Hand wehte der Fahrtwind. Lukas war nicht mehr in Kaspe. Man sagte mir, er sei in Ingries. Meine Hand war angeschwollen, ich fieberte. Ingries sah mit seinen an den Hang geklebten Lehmhütten wie ein kaukasisches Bergdorf aus. Dort sah ich zum ersten Mal General Lukas, oder genauer Mata Zalka. Schade, dass ich diese, unsere erste Begegnung, nur schwach in Erinnerung habe. Ich fühlte mich unwohl, vielleicht wegen der geschwollenen Hand, vielleicht wegen des Gesprächs in Zarinena. Zalka war müde und klagte über Migräne. Er schimpfte mich aus. »Sie sollten Ihre Hand schonen, immerhin sind Sie Schriftsteller.« Erst beim Abschied lächelte er plötzlich. »Sagen Sie, würden Sie nicht auch furchtbar gern einmal irgendwohin zur Erholung fahren? Wenigstens für einen Tag?« Am nächsten Tag fuhr ich von Barbastro nach Ingries. Dort sagte man mir, Lukas Gefechtsstand befinde sich im Dorf Apies. Wir fuhren eine kurvenreiche Straße entlang. Ich fragte ein paar Mal, ob wir denn auch richtig führen. Plötzlich schrie ein Soldat wie ein Wahnsinniger. »Auf unserer Straße. Eine Granate. Der General.« Ich ließ wenden. Wir waren lange unterwegs. Ein steinernes Haus. Darin ein Lazarett. Zuerst ließ man uns nicht hinein. Dann kam der Arzt. Lukas Zustand ist hoffnungslos. Regler hat eine Bluttransfusion bekommen. Er ist jetzt außer Gefahr, obwohl er schwer verwundet ist. Der Fahrer hat eine Kopfverletzung. Er hat neben dem General gesessen. Ihr Landsmann hat Glück gehabt. Er hat bloß was am Bein abgekriegt. Man hat ihn eben abtransportiert. Ich gab die Nachricht von Zalkas Tod und Reglers Verwundung an die Istvestja weiter. Am nächsten Tag begann die Offensive. Ich telefonierte zweimal täglich. Comillas, San Ramon, Heinkels, Fiats, Luftkämpfe, Angriffe, Gegenangriffe. Die Offensive schlug fehl. Die Einheiten, die um Huesca herumstanden, wurden nicht eingesetzt. Gekämpft wurde nur um die Straße nach Chaka. Die Panzer kamen zu spät. Die internationalen Brigaden hatten schwere Verluste. 5 Tage später war alles vorbei. Die zweite Entlastungsoffensive erfolgt an der Segovia-Front. Am 31. Mai 1937 durchbrechen die republikanischen Truppen die Stellungen der Nationalen bei San Ildefonso. Dann aber werden sie aufgehalten. General Walter und Oberst Dumont, zwei Offiziere der internationalen Brigaden, streiten sich, wer die Schuld an dieser Niederlage trage. Am 3. Juni 1937 stürzt General Mola auf einem Flug nach Burgos über den Berg Alcocero ab. Gerüchte werden laut, im Flugzeug habe sich eine Zeitbombe befunden. Molas Tod muss Franco sehr gelegen kommen. Der Rivale um den Führungsposten im Lager der Rebellen ist nicht mehr. General A.D. von Vaupel berichtet, dass Franco nach dem Tod Molas sichtlich erleichtert ist. Der Generalissimus äußert über seinen Mitstreiter: »Mola war ein hartnäckiger Geselle. Wenn ich ihm Befehle gab, die seinen Vorschlägen nicht entsprachen, fragte er oft: „Haben Sie kein Vertrauen mehr zu meiner Führung?“ Das Kommando der Nordarmee übernimmt nun der General Dávila. Er ist bisher Vorsitzender der sogenannten administrativen Junta der Rebellen in Burgos gewesen. In diesem Amt folgt ihm General Jordana, ein Mann der alten Schule, Regierungsmitglied unter Primo de Rivera und ehemaliger königlicher Kommissar in Marokko. Am 1. Juni 1937 lässt Dávila die Angriffe an der baskischen Front wieder aufnehmen. Über die letzte Phase der Schlacht um Bilbao berichtet General Duval, der sich als Beobachter bei den nationalen Truppen aufhält. Der Sturm auf den Schutzgürtel wurde auf den 11. Juni festgesetzt. Es handelt sich nun darum, dass der Durchbruch gelang und der Marsch gegen Bilbao folgen konnte. Die Nationalen begaben sich erst an die Durchführung, nachdem sie, ihrer Gewohnheit treu, alles bis auf das Kleinste vorgesehen und vorbereitet hatten. Die Mannschaften erhielten Ruhezeit, sie wurden verproviantiert und reorganisiert. Das gesamte notwendige Material wurde nach vorn geschafft. Die Basken verblieben in völliger Untätigkeit. Sie wurden niedergedrückt von dem Bewusstsein der Unterlegenheit, nachdem sie den Zusammenbruch ihrer gesamten äußeren Verteidigungslinie erlebt hatten. Ihre Moral war erschüttert. Und sie konnten vor sich auch nicht mehr die Schwächen jenes Schutzgürtels ableugnen, den sie für so stark gehalten hatten. Die Fehler, die man begangen hatte, waren gar zu offensichtlich. Fieberhaft arbeiteten sie daran, sie im Nordabschnitt gegenüber dem Chatta auszumerzen. Nur schlimmer noch war die Lage gegenüber dem Biskargi, der in einer Entfernung von 3 Kilometern mit mehr als 200 Metern den vorspringenden Winkel nördlich von Larabithua überragte. Die Anlage dieser vorgeschobenen Stellung verriet eine völlige Unkenntnis aller elementaren Regeln der Befestigung und Sicherung. Sie bildete einen rechten Winkel, dessen beide Schenkel jeder Seitendeckung bar von den Stellungen des Gegners beherrscht wurden. Der nördliche Schenkel war sogar auf weniger als 4000 Meter der Längsbestreichung der Artillerie vom Berge Biskargi ausgesetzt, der ihre Einschläge in direkter Sicht beobachten und ihr Feuer unter den denkbar günstigsten Bedingungen lenken konnte. Es wurde beschlossen, an dieser Stelle den Angriff anzusetzen. Zum Ziel wählte man die 3 Kilometer betragende Strecke zwischen den Punkten Castellumendi und Urusti, die durch einen Höhenzug unmittelbar hinter den baskischen Schützengräben bezeichnet wurde. Durch die Erstürmung dieser 3 Kilometer Schützengraben sollte in den Schutzgürtel eine Bresche geschlagen werden. Sodann wollte man sich von der Halbierungslinie des Winkels aus fächerförmig nach rechts und links entwickeln, die Durchbruchstelle schnellstens erweitern und von allen Punkten der Front aus gegen Bilbao vorgehen. Der Vormarsch durfte nun umso schneller vonstatten gehen, da man jenseits des Schutzgürtels auf keine ernstliche Verteidigungsstellung mehr treffen konnte. Die Durchführung nahm genau diesen Verlauf. Die 1., 5. und 6. Brigade von Navarra, in dieser Reihenfolge von links nach rechts, waren für den Sturm bestimmt worden. Ihre Ausgangsstellung war 3 Kilometer von den feindlichen Gräben entfernt. Die Angriffsvorbereitung durch Artillerie und Flieger begann um 7 Uhr des Morgens und dauerte 8 Stunden. Um 15 Uhr gingen die 3 Brigaden von Navarra vor. Ihr erstes Ziel war die Linie zwischen San Martino de Fica und Urculu. Sie überschritten sie und trieben die vorgeschobenen Abteilungen des Feindes vor sich her. Um 18 Uhr sammelten sie sich am Fuße des Höhenzuges, auf dessen Abhang die Verteidigungswerke des Schutzgürtels eingebaut waren. In der Nacht unternahmen die Basken mit 4 Bataillonen einen vergeblichen Gegenangriff auf die Stellung der 1. Brigade. Am 12. Juni wurde abermals, wie am Vortage, eine Angriffsvorbereitung durch Artillerie und Flieger durchgeführt. Um 13 Uhr ging die Infanterie zum Angriff vor. Um 14.30 Uhr erreichte die 5. Brigade von Navarra, die in der Mitte lag, ihr Ziel, Cantelbassos. Um 15 Uhr besetzte die 6. Brigade die Höhe 347 nahe vor Urusti und die 1. Brigade war um 15.45 Uhr in Castellumendi. Am Abend schoben sich Teile der 6. Brigade nach rechts in Richtung auf den Berg Berriaga vor. In Wirklichkeit haben also 2 Stunden hingereicht, um den Gürtel des Schanzfeldes zu zerreißen, und mit dem Gürtel fiel auch alles andere, weil hinter ihm nichts Festes mehr war. In seinem Bericht ergeht sich General Duval nun in allerlei Betrachtungen über Fehler in Taktik und militärischer Vorbereitung der republikanischen Basken. Man spricht gern von der Herrschaft des Maschinengewehrs und man glaubt, dass Maschinengewehre hinter einem guten Stacheldrahtsystem einen unüberwindlichen Widerstand darstellen. Die Basken besaßen Maschinengewehre und hatten auch Drahtverhaue vor ihren Gräben gezogen. Es gibt jedoch eine Waffe gegen das Maschinengewehr und den Drahtverhau, nämlich das Infanteriegeschütz. Im Krieg ist keine Kraft absolut, alle sind relativ. Man darf nicht seine Kräfte an und für sich einschätzen, man muss sie im Verhältnis zu denen des Gegners bewerten. Genauso wie in der Elektrizität kommt es auf die Potentialdifferenzen und Gefälle an. Die Tatsachen beweisen schlagend, dass die Überlegenheit der Nationalen zu einem guten Teil in den vielen Schwächen der Basken bestand, in ihrem Versagen bei der Anlage einer Verteidigungsstellung und bei der Führung des Feuers, in ihrer Armut, dies erweist sich in der Analyse als das Entscheidendste, an Artillerie und Fliegern. Die Lehren, die hier zu empfangen sind, können weniger aus dem mit herkömmlichen Mitteln und Maßnahmen errungenen Erfolg der Nationalen als vielmehr aus der Niederlage der Basken abgelesen werden, vor allem die immer und überall gültige Lehre von den Folgen der Unwissenheit und des Mangels an Organisation. General Duval fährt in seinem Bericht fort. Am 16. Juni 1937 erschienen die Schwarzpfeile vor Las Arenas. Die 6. und 5. Brigade wurden vor Archanda am Ostrand von Bilbao aufgehalten, wo sich 3 Tage hindurch ein hartnäckiger Widerstand behauptete. Die 1. Brigade trieb ihre Linke bis Arrigorriaga an der Straße nach Bilbao Miravalles vor. Während des 17. und 18. Juni verengte sich die Abschnürung Zug um Zug, im Norden längs des Nervión, im Süden über die Höhen, die Bilbao beherrschen. Die Basken begannen in aller Hast die Stadt zu räumen, ließen 1000 politische Häftlinge frei, lieferten sie an den Nationalen aus und zogen sich nach Westen auf Santander zurück. Am 19. Juni zogen die nationalen Truppen in Bilbao ein. Vor ihrem Abzug hatten die Milizen 5 Nervión-Brücken im Stadtinneren in die Luft gesprengt und die Wassertanks der städtischen Wasserversorgung teilweise zerstört. Zeugnisse der ohnmächtigen Wut, denn eine militärische Notwendigkeit bestand nicht. Sie hörten: Es lebe der Tod, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, 87. Teil, eine Niemandslandproduktion 2018. Literaturhinweis: General Duval, Entwicklung und Lehren des Krieges in Spanien, Berlin 1938, zitiert nach Der Spanische Bürgerkrieg in Augenzeugenberichten, herausgegeben und eingeleitet von Hans Christian Kirsch. Erschienen 1967 im Karl-Rauch-Verlag GmbH Düsseldorf. Weiterhin empfehle ich die Lektüre des Buches von Ilja Ehrenburg, Menschen, Jahre, Leben, Band 2, München 1965. No pasarán, pasaremos. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero, tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Aunque me tiren el puente y también la pasarela, aunque me tiren el puente y también la pasarela, me verás mi corazón. Me verás cruzar el puente en un barco. ¿Qué gritas? ¿Qué gritas? Ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Ja, 1. September und alles kehrt wieder. Das Sommerende kehrt wieder, das Schuljahr kehrt wieder, die Regierungserklärungen, der Separatistenrummel, der Herbst, die Melancholie, die Flüchtlingskrise, der Kampf um die Arbeitsplätze, der Kampf um die Löhne, der Kampf um den Wohnraum, der Kampf um die Rente, der Kampf um Syrien, der Kampf um die Ölreserven im Nahen Osten, der Kampf um einen Platz an der Theke beim Barça-Gucken. Werner, guten Morgen, wie geht's? Guten Morgen. Ja, das ist die Großwetterlage heute. Wie damals im Spanischen Bürgerkrieg, da von 39 bis 45, von 36 bis 39. Und wir Deutschen, was ist da los? Bürgerkrieg, so ein Versuch eines Aufstands gab es ja vor 100 Jahren, 1918 bei der Novemberrevolution. aber der wurde dann von vornherein brutal abgeschmettert, diese Aufstände und Revolten da. Und dann, aber man weiß ja, wir Deutschen, wir lassen uns da nicht lumpen. Wir dann 20 Jahre später, nämlich genau am 1. September 1939, da haben wir dann einen richtigen Krieg angefangen. Nicht etwa einen Bürgerkrieg, sondern gegen den Rest der Welt mit dem Einmarsch in Polen vor jetzt genau 79 Jahren. Ne? Vielleicht sollten wir da auch noch dran denken. Heute natürlich wie immer auf dem Programm Hintergründe, historische Hintergründe, die haben wir schon geliefert, aber auch viel Aktuelles und natürlich auch viel Kultur und viel Musik. Gut, was hast du mitgebracht, den Hörern? Naja, oder, wir sind ja inzwischen im Jahr 2018, bürgerkriegsähnliche Zustände in Chemnitz oder noch nicht. Also bekanntlich wurde da ja vor einer Woche ein Mann erstochen. Jetzt war der außerdem auch noch Deutscher, ja. Und von wem? Vermutlich von zwei Ausländern, Asylbewerbern, ein Iraker und ein Syrer. Ja, und dann ging es natürlich los. Ne? Ein Riesenaufschrei gegen dieses ganze Ausländer-Immigranten-Asylgesindel insgesamt. Der Staat schützt uns nicht mehr vor diesen Mördern. Die Merkel muss weg. Die unsere saubere und ordentliches Deutschland mit diesem Ungeziefer überschwemmt. Also das war ungefähr der Tenor. Und dann gab es am letzten Sonntagabend besonders Hetzjagden gegen Leute, die einfach nicht wie richtige Deutsche aussahen. Ne? Jagdszenen, aber diesmal nicht in Niederbayern, sondern in Sachsen. Am Montag gab es dann sofort die nächste Demonstration und Tausende von Leuten, die haben sich dann also nicht entblödet, auch noch zu rufen, wir sind das Volk, ne, wie in Anspielung auf die Parole der Bürgerrechtsbewegung in der DDR noch damals. Also Tausende von sogenannten gemeinen Leuten, ne, fleißig unterstützt natürlich von dem gesamten rechtsradikalen Spektrum von NPD über Pegida, Identitäre bis zur AfD und einer Organisation, die sich Pro Chemnitz nennt. Dann hat man gehört, die Polizei sei total überfordert gewesen. Die andere These ist, dass die sich zurückgehalten haben, dass sie es einfach haben passieren lassen. Wäre ja auch nicht weiter verwunderlich, ne? Ist ja bekannt, dass viele Polizisten selber Rechtsextreme sind oder mindestens Sympathien für dieses Gesocks haben. Haben wir ja zum Teil letzte Woche schon kommentiert, ne? Wo die Polizei dann eine Dreiviertelstunde lang einem CDF-Team verboten hat zu filmen und einer von den rechten Demonstranten, der Mann mit dem Deutschlandkäppchen auf, der hat sich dann hinterher herausgestellt, dass er Mitarbeiter vom Landeskriminalamt war. Ne? Oder das neueste Beispiel für diese ganze Grauzone, um nicht zu sagen Verfilzung zwischen der rechtsextremen Szene und der Polizei. Da gibt's ja diesen Lutz Bachmann, der Gründer von Pegida. Und der hat dann in Facebook den Haftbefehl gegen einen von den zwei Verdächtigen veröffentlicht. Ne? Das ist ein ganz klares Delikt. Ne? Und also er kann dieses Dokument nur von innen haben. Das wurde ihm von irgendjemand von den Behörden zugespielt. Ne? Ja, ist schon bekannt geworden, wer das war. Und der Mann ist schon vom Dienst suspendiert. Der hat einfach ein Foto von dem Haftbefehl gemacht und hat das im Internet verbreitet, weil es ihm darum ging, zu zeigen und zu beweisen, dass der mutmaßliche Mörder ein abgelehnter Asylbewerber war mit einem langen Vorstrafenregister. Das heißt, Dieser Mann entspricht natürlich genau dem Klischee vieler Deutscher, die Angst haben, dass die kriminellen Ausländer ungestraft klauen, morden und so weiter können. Das ist eigentlich der Grund, warum dieser Haftbefehl verbreitet wurde von, ja, von rechter Seite. Aber eben illegal, ne? Von diesen Beginner-Menschen. Du, illegal, scheißegal. Ja, ja. Wenn das ein Linker gemacht hätte, wenn das ein Linker gemacht hätte, ein Haftbefehl gegen jemanden aus der Roten Flora, da hätten wir doch Applaus gespendet. Gut, die Rechten machen das auch. Und jetzt ist für heute nachmittags, heute Samstag, wieder eine Großdemonstration geplant in Chemnitz, ne? Die fühlen sich jetzt so stark, die fühlen sich jetzt als Sprachrohr und Speerspitze der schweigenden Mehrheit. Die haben wahrscheinlich das Gefühl, dass jetzt gerade dann die Machtergreifung wieder vor der Tür steht. Die haben ja jetzt natürlich auch das Plus, eine Opferrolle zu haben. Das heißt, nun ist der Beweis da, mal wieder, es gab ja nun genug Messerattacken und Morde, das muss man sagen, die kann man ja nicht wegleugnen. Das ist ja das, was die Leute auch so aufpeitscht. Und die haben natürlich jetzt einen Musterbeweis sozusagen. Wieder krimineller Asylbewerber, seit 2016 sollte er abgeschoben werden, kampiert ungestört im Land und ja, und kann sich raubend, brandschatzend und sogar mordend in unserem schönen Chemnitz bewegen, beziehungsweise in unserem schönen Sachsen. Das ist das Klischee, das die Rechten und die Neonazis verbreiten. Und es entspricht ja leider auch, zumindest punktuell, einer Wahrheit, die viele Leute natürlich auch täglich erleben. Die Kriminalitätsrate ist natürlich gestiegen, genauso wie hier in Barcelona. Der ganze Ausländerhass ist natürlich keine Idee, sondern der ist eine Situation, die, wie wir wissen, zum Teil auch bewusst geschürt wird und bewusst inszeniert wird, um das Volk auf der rechten Schiene zu halten oder auf die rechte Schiene zu bringen. Und das haben wir nun seit Jahren beobachtet und das ist, was hier auch im Moment in Barcelona passiert. Das wird auch noch politisch ausgeschlachtet werden. Letzte Woche gab es ja eine große Demo in der Barceloneta wieder gegen die Kriminalität und gegen die Straßenraubgeschichten. Da gibt es Leute, die trauen sich wirklich nicht mehr aus dem Haus. Frauen, die morgens um 6 Uhr zur Arbeit müssen, die rufen sich extra ein Taxi, weil eben der Straßenraub überhand genommen hat. Und leider hat der Straßenraub auch ein Gesicht, das man identifizieren kann, das aber niemand aussprechen möchte, weil die Leute Angst haben, als Rassisten beschimpft zu werden. Das ist eine Situation, die existiert leider. Und wenn man die nicht sieht, kann man diesen ganzen Neonazi-Hype überhaupt nicht verstehen und kann natürlich mit guten Absichten sagen, pfui, diese Nazis, guck mal, was für fiese Ideen die haben. Aber die Situation ist eben so, dass diese Ideen blühen. Niemandsland. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Kontrabanda FM 91.4 in Barcelona. Seit 1998 im Äther. Ja, also hier ist es ein noch, sagen wir mal, noch nicht so wie offenbar jetzt in Chemnitz, aber also Chemnitz hat ganz klar eine andere Qualität in Anführungszeichen da. Ne? Und jetzt werden wir sehen, was da heute Nachmittag passiert bei dieser Demonstration. Die haben also angesichts der Ausschreitungen vom Anfang der Woche weiß man nicht, entweder war die Polizei tatsächlich zahlenmäßig unterlegen oder trauen sie einfach selber der sächsischen Polizei nicht mehr und wollen jetzt für heute Nachmittag also Hundertschaften von Bereitschaftspolizisten aus anderen Bundesländern da ankarren. Dann wurde auch aus dem Grund das Zweitligaspiel Dresden gegen HSV abgesagt, weil die dann in dieser Zeit das Stadion und die Zuschauer nicht schützen können. Das fällt also aus. Und mal sehen, was passiert heute. Also aufgerufen haben natürlich das alle Parteien bis hin zu diesem Wolf im Schafspelz, der AfD, die natürlich jetzt sagen, ja, wir werden friedlich demonstrieren, ohne Gewalt, keine Parteischilder, es soll nur Deutschland fahren und weiße Rosen oder Nelken geben. Ne? So lieb sind die, ja, aber hintenrum stacheln sie natürlich das Feuer an, wo es geht. Und es hört gar nicht auf bei der FDP, sondern geht weiter bis in die CSU rein. Ja. Die sind ja auch nicht mehr weit auseinander. Na gut, wir werden sehen, wie das weitergeht. Nun ja, wir werden weiter berichten, aber wir werden auch versuchen, ein bisschen die Strategie, die hinter diesen ganzen Geschichten steckt, vielleicht ein bisschen sichtbar zu machen oder zumindest unseren Blick auf die Dinge zu schildern. Und wir hoffen, dass viele Menschen erkennen, dass da Unterschicht gegen Flüchtlinge ausgespielt wird, Frauen gegen Immigranten und so weiter und so weiter. Das ist eigentlich ein Konzept, das leider da ist und das ausgenutzt wird, um das Volk von anderen Dingen abzuhalten. Deborah from Oregon. You're listening to Niemann's Land 91.4 FM in Barcelona. And I greet all the listeners of that wonderful radio show, 20 years on air in Barcelona. A free voice in a world of little freedom. That's the truth. Gut, kurz vor den Nachrichten hast du noch ein Thema, Werner, über das du sprechen möchtest. Ja, du hast ja letzte Woche, glaube ich, schon einen Kommentar gemacht zum Klassenkampf, und zwar zum Klassenkampf von oben. Und wir sprechen da ja öfter drüber, ne? Also wie sieht er konkret aus? Arbeitslosigkeit wird nur ganz gering weniger, dann werden die Arbeitsplätze ersetzt durch prekäre Arbeitsbedingungen, die Löhne und so weiter. Mieten, Hypotheken sind nicht mehr zu bezahlen. Und bei dieser Arbeitsmarktreform, die ja schon die erste unter Zapatero von Sozialisten gemacht wurde und dann hauptsächlich die zweite im Jahr 2012 von der PP-Regierung mit Rajoy, also die haben, heute ist es so, dass es für einen Unternehmer, Arbeiter auf die Straße zu setzen ist, um 64% billiger ist als damals noch vor 6 Jahren. Also wer jetzt auf die Straße fliegt, kriegt noch ein Drittel der Abfindung von damals. Ne? Also das ist dieser Klassenkampf von oben. Ne? Und dann, warte mal, ach so, ja, da gibt's noch ein schönes Zitat dazu jetzt, von denen man das eigentlich weniger erwartet als von den rechten bürgerlichen Parteien, von der SPD. Und da gibt jetzt dieser Sigmar Gabriel, der frühere SPD-Chef, her und macht einen Kommentar im Handelsblatt und sagt da, wer Klassenkampf von oben sät, wird neuen Klassenkampf von unten ernten. Hört sich ja erstmal ganz schön an. Und dann geht's aber weiter und dann sagt er, aber keinen durch Gewerkschaften und Sozialdemokratie gezähmten Klassenkampf, sondern einen rücksichtslosen und rüden populistischen von rechts. Also das sind die Leute, die uns verteidigen sollen. Ne? Also einen rücksichtslosen und rüden populistischen, zum Beispiel von links, den kann er sich schon gar nicht mehr denken. Ne? Und die Entsprechung zur SPD hier in Spanien werden eben die Sozialisten mit Pedro Sanchez. Und wie sieht jetzt deren Klassenkampf aus? Also hauptsächlich um Umverteilung würde das erstmal da gehen, ja. Gar keine Umstürzung der Verhältnisse. Jetzt also, haben sie also einen ganz revolutionären Vorschlag, die Sozialisten von hier, Einkommensteuer raufsetzen. Für wen? Für Leute, die im Jahr über 150.000 Euro verdienen. Jetzt Podemos, die sind radikaler als die PSOE, die wollen das auch machen und unterstützen, aber schon ab 60.000 Euro. Gut, das ist der Fall, also weder du noch ich, wir gehören dazu, weder zu den, die mehr als 150 noch die mehr als 60.000 verdienen. Und in Zahlen also, es würden betroffen, wer, wo ist das größte Geschrei jetzt gegen diese Maßnahme? Wie viel Prozent wären dafür betroffen? 1%? 0,5%? Weniger. 0,46% der arbeitenden Bevölkerung wären davon betroffen. In ganz Spanien läppische 90.000 Personen. Ja. Jetzt, wer ist das? Das sind dann private Ärzte, die sogenannten Führungskräfte aus der Wirtschaft, Unternehmer, viele Rechtsanwälte, die noch so ein kleines Buffet dabei haben. Ne? Und der kleine Arbeiter, wie sieht's da aus? Hat der Interesse, das zu verhindern? Da erwartest du eigentlich ein Nein. Ne? Aber der kleine Mann auf der Straße, ne? Was? Steuern erhöhen? Ne? Diese Schweine noch mehr steuern? Da sieht man's wieder. Diese Sozialisten da, diese Kommunisten, die wollen uns alles abnehmen. Hilfe, wir werden enteignet. Das sind die Reaktionen. Und welche Leute wählen die? Also welche Parteien? Erstmal, die so denken, die kleinen Verblödeten. Erstmal Ciudadanos, ne? PP, die würden am liebsten die Einkommensteuer noch senken für die Reichen. Und wer noch? PDCAT, also die Hauptvertreter der katalanischen Bourgeoisie. Ne? Also genau die Leute, die jetzt offenbar eine soziale Republik anstreben. Ne? Natürlich mit den Argumenten von immer, das schädigt das Wirtschaftswachstum. Ne? Dann lohnt es sich für die Unternehmen nicht mehr zu investieren. Dann steigt die Arbeitslosigkeit. Ne? Wenn seither die Unternehmer darauf verzichtet hätten, auch nur einen Arbeitnehmer auf die Straße zu setzen, nur weil die Steuern im Moment nur bei 48% liegen für die Höherverdienenden. Dann wir kriegen keine hochqualifizierten Fachkräfte mehr. Ne? Unsere multinationalen Konzerne kriegen keine Top-Manager mehr. Das sind die Argumente. Und dann schlagen sie vor, stattdessen sollte man den Steuerbetrug bekämpfen. Natürlich, sehr vernünftig, ja. Aber das hätten sie früher machen können, wo sie an der Regierung waren. Und es müssen also gerade die sagen, ne, diese Ex-Convergencia, die Familie Pujol und wer da alles dazu gehört, die Banca Catalana, Pretoria, Bestechungsfälle, korrupte Millet im Palau de la Musica, Adixa, die berühmten 3% bei öffentlichen Aufträgen, Ferrocarriles von der Generalitat. Also gerade die, die hier den Kampf, die Korruption repressieren, genau die. Und in restlichen Spanien natürlich die PP, die sagen jetzt Steuerbetrug bekämpfen. Also wie haben wir vor kurzem schon mal gesagt, wie wenn Hannibal Lecter jetzt plötzlich Reklame macht für vegetarisches Essen. Und die sagen jetzt natürlich nicht so offen und so klar, nicht die Steuern erhöhen, bitte für Reiche und Superreiche, also nicht für uns, ne, sondern führen eben diese lächerlichen Argumente da an. Ne. Im Spanischen würde man dazu sagen, zu dieser Vorgehensweise, die haben viel Gesicht, also mucha cara, ne. Also wirklich der Gipfel der dummdreisten Frechheit. Ne? Aber eben, sie können sich's leisten, ne? Weil sie Erfolg haben mit ihrer Strategie, alles zu übertünchen mit diesem katalanischen Nationalismus und Patriotismus hier in Katalonien und das Gleiche mit dem spanischen Nationalismus und Patriotismus in Restspanien. Wenn die CUP, die ja gemeinhin gilt als die Gruppe, die wirklich soziale Verbesserungen erreichen will, das natürlich wirft auch ein Schlaglicht auf diese CUP, ja, wie die ernsthaft glauben können, mit solchen Leuten wie PDCAT überhaupt irgendetwas zu erreichen. Das Einzige, was die gemeinsam haben, ist eben dieser Nationalismus. Na gut, und die gelben Schleifchen, die hier überall auftauchen, da können wir dann später oder nächste Woche nochmal drüber reden. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, Sozialleistungen kürzen, Löhne senken und Leute entlassen. Was für ein schöner Sonntag. Això és Niemandsland. Un programa en alemany. Ràdio Contrabanda, al 91.4, freqüència modulada. Es ist Samstag, der 1. September 2018. Die erste Meldung kommt aus den USA. Es gab den Abschied von der Queen of Soul. Tausende Fans waren bei einem Konzert zu Ehren von Aretha Franklin. Wir hatten ihr letzte Woche versucht, ein kleines Denkmal auch hier im Niemandsland zu setzen. Mehr als 40 Künstler haben mit einem Konzert zu Ehren der verstorbenen Aretha Franklin an die Queen of Soul erinnert. Say a little prayer und Respect. Das war am vergangenen Freitag. Vor der Beerdigung von Aretha Franklin haben Dutzende Künstler, also der Queen of Soul, mit einem Konzert gedacht. Bei den Auftritten in Detroit im US-Bundesstaat Michigan wurden auch mehrere der größten Hits der Sängerin vorgetragen. Darunter Freeway of Love, Say a Little Prayer und Respect. Tausende Fans nahmen teil. Franklins Enkelkinder hielten eine kurze Ansprache. Aretha Franklin war am 16. August in ihrem Haus in Detroit im Alter von 76 Jahren an Krebs gestorben. Sie hat mit ihren Hits Musikgeschichte geschrieben und war eine Ikone der Frauen und auch der Bürgerrechtsbewegung. 1987 wurde sie als erste Frau überhaupt in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen. An diesem vergangenen Freitag, gestern, wurde Franklin in Detroit beigesetzt. Sie wurde auf dem Woodlawn-Friedhof beerdigt, wo bereits ihr Vater, drei Geschwister und ein Neffe beigesetzt wurden. Ich weiß nicht, meine Damen und Herren, ob Sie die Bilder gesehen haben. Die Lady wurde in einem goldenen Sarg beerdigt. Für uns vielleicht klingt das lächerlich als Linke und Kapitalismuskritiker, aber für die schwarze Unterschicht und die schwarzen Unterdrückten ist das die höchste Auszeichnung, die ein Mensch haben kann. Wirklich als Königin beerdigt zu werden, eine Frau, die kommt aus kleinen Verhältnissen, Tochter eines Baptistenpredigers, die eben den ganzen Rassismus erlebt hat, die Segregation in den USA, die Kämpfe um Gleichberechtigung und Bürgerrechte, und dann wird ihr diese Ehrung zuteil. Mit Auftritten von Stars wie Stevie Wonder, Faith Hill und Ariana Grande verabschiedete sich die Musikwelt von ihr. Der fünfstündige Gottesdienst, Achtung, fünf Stunden in der Apostolischen Kirche, wurde in den USA gestern von Fernseh- und Radiosendern übertragen. Unter anderem wurden Reden des früheren US-Präsidenten Bill Clinton. Jetzt möchte ich hier die Buhrufe hören. Des Bürgerrechtlers Jesse Jackson und des Singer-Songwriters Smokey Robinson gehalten. Der kannte Franklin seit Kindheitstagen. Smokey Robinson. Wenn du Buhrufe hören willst, dann sag Trump und nicht Clinton. Da fällt es mir dann leicht. Gut. Die nächste Meldung kommt aus Madrid. Die kommt aus der valencianischen Gemeinde Buñol. Mehr als 20.000 Menschen haben am Mittwoch in der valencianischen Gemeinde Buñol an der traditionsreichen Tomatenschlacht La Tomatina teilgenommen. Wie jedes Jahr am letzten Mittwoch im August bewarfen sich Spanier und Besucher aus aller Welt rund eine Stunde lang mit überreifen Tomaten. Dabei wurden nicht weniger als 145 Tonnen der roten Früchte eingesetzt, wie ein Sprecher des Ortes mitteilte. Dieses Jahr, so heißt es, war das Fest besonders international. Teilgenommen haben auch Botschafter von Bangladesch und Litauen, freute sich die Bürgermeisterin Juncal Carrascosa. Als kurz vor 11 Uhr die ersten Lastwagen mit der ungewöhnlichen Munition auf dem Hauptplatz erschienen, skandierten die Menschen Tomate, Tomate. Sehr schnell verschwanden der Platz und die Straßen Buñols unter einer matschig-roten Brühe. La Tomatina fand erstmals in den 1940er Jahren statt. Die genauen Ursprünge sind in Vergessenheit geraten. Ein politischer oder religiöser Hintergrund gilt als unwahrscheinlich. Kommen wir zu anderen Meldungen. Chicago. In den USA hat der Waffenlobbyist Cody Wilson damit begonnen, digitale Baupläne für Schusswaffen aus dem 3D-Drucker zu verkaufen. Jeder in Amerika, der diese Dateien will, wird sie bekommen, sagte Wilson bei einer Pressekonferenz am Dienstag. Erst am Mittwoch hatte ein US-Bundesrichter ein Verbot der Verbreitung dieser Anleitungen bestätigt. Wilson argumentierte am Dienstag, das richterliche Verbot gelte nur für die kostenlose Verbreitung der Baupläne. Er habe jedoch damit begonnen, diese Dateien zu verkaufen. Seine Webseite war am Dienstag wieder aktiv. Ermittlungen wegen Haftbefehl-Publikation. Wie wir vorhin auch berichtet haben, Berlin wurde nach der Veröffentlichung des Haftbefehls gegen einen 22-jährigen Iraker im Internet die Staatsanwaltschaft Dresden aktiv und hat Ermittlungen aufgenommen. Es gehe um den Vorwurf, Dienstgeheimnisse verletzt zu haben, teilte das sächsische Justizministerium am Mittwoch mit. Das Dokument sei authentisch, bestätigte ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Dresden gegenüber der deutschen Presseagentur. Der Iraker wird verdächtigt, am 26. August einen anderen Mann erstochen zu haben. In dem Dokument werden die Richterin und auch das Opfer namentlich genannt. Die rechte Organisation Pro Chemnitz, ein AfD-Kreisverband und Pegida-Mitbegründer Lutz Bachmann haben am Dienstagabend den Haftbefehl im Internet veröffentlicht, wie die ARD am Mittwoch auf tagesschau.de berichtete. Eskalation in Chemnitz. Nach den rechten Ausschreitungen vom Sonntag sind am Montag in Chemnitz mindestens 6 Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei seien Feuerwerkskörper und Gegenstände geworfen worden. Gegen 10 Personen, die den Hitlergruß gezeigt haben sollen, werde ermittelt. Den Angaben zufolge seien mehrere tausend Menschen am Montagabend auf unterschiedlichen Demonstrationen in der sächsischen Stadt unterwegs gewesen. Die Einsatzkräfte hätten dabei versucht, die Rechten vom Bündnis Pro Chemnitz von den Gegendemonstranten zu trennen. Ein Sprecher räumte am Abend ein, es hätten zu wenig Polizisten für die Menge an Kundgebungsteilnehmern zur Verfügung gestanden. Auch in Düsseldorf versammelte sich vor dem nordrhein-westfälischen Landtag eine Gruppe von rund 150 Rechten. Ihnen standen 250 Gegendemonstranten gegenüber. Auslöser war ein Vorfall auf dem Chemnitzer Stadtteilfest in der Nacht zum Sonntag. Dort war ein 35-Jähriger getötet worden. Gegen 2 Verdächtige wurde Haftbefehl erlassen. Die Hintergründe des mutmaßlichen Mordes sind bislang noch unklar. Kiew, faschistischer Gruß bei Militärparade in Kiew. Mit einer der größten Militärparaden in ihrer Geschichte hat die Ukraine ihre Unabhängigkeit von der Sowjetunion gefeiert. Wir brechen alle Verbindungen zum russischen Imperium und der SSR ab und machen die Unabhängigkeit unumkehrbar, sagte Präsident Petro Poroschenko am Freitag in Kiew, während Kampfflugzeuge über das Stadtzentrum flogen und Panzer auffuhren. Erstmalig wurde bei der Parade der sowjetische Soldatengruß durch die faschistische Grußformel »Ruhm der Ukraine, den Helden Ruhm« der Organisation ukrainischer Nationalisten UUN ersetzt. Diese kollaborierte während des Zweiten Weltkriegs mit Nazi-Deutschland. Nachname zugestellt. Bitte beichten Sie jetzt. So, jetzt sag nochmal, Carlos, wie war das? Hören wir jetzt die aktuellen Nachrichten vom Tage, übernommen von der ARD vom heutigen 1. September 2018. Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Chemnitz bereitet sich auf weitere Demonstrationen vor. Rechte Gruppierungen haben Kundgebungen angekündigt. Auch Gegendemonstrationen sind geplant. Die sächsische Polizei hat Unterstützung angefordert. Nach dem gewaltsamen Tod eines 35-Jährigen war es in den vergangenen Tagen zu Ausschreitungen gekommen. Explosion und Großbrand auf Raffineriegelände nahe Ingolstadt. Nach Polizeiangaben brennt es in einer Flüssiggasanlage. Mindestens 8 Menschen wurden verletzt. Wegen der starken Rauchentwicklung mussten 1.800 Anwohner ihre Häuser zeitweise verlassen. Wie es zu der Explosion kam, ist unklar. Brasiliens Ex-Präsident Lula da Silva darf nicht erneut kandidieren. Das entschied das oberste Wahlgericht des Landes. Lula sitzt wegen Korruption in Haft. Vor dem Gericht forderten Anhänger seine Freilassung. USA stellen Zahlungen für Palästinenserhilfswerk der UN ein. Das US-Außenministerium sprach von einer fehlerbehafteten Organisation, die man nicht länger unterstützen wolle. Das Hilfswerk versorgt palästinensische Flüchtlinge im Nahen Osten mit Bildung, Gesundheits- und sozialen Leistungen. Washington nimmt Abschied von John McCain. Der verstorbene US-Senator wurde im Kapitol aufgebahrt, eine seltene Ehre. Bei einem Trauergottesdienst am Nachmittag werden auch die früheren Präsidenten Bush und Obama sprechen. Amtsinhaber Trump wird auf Wunsch McCains nicht teilnehmen. Das Wetter heute in den südöstlichen Landesteilen bewölkt mit Regen, sonst überwiegend freundlich und meist trocken. Höchstwerte 11 bis 24 Grad. Ja, das war die Tagesschau in 100 Sekunden, übernommen von den Kollegen von der ARD. Vielen Dank. Thema Lohndumping. FDP-Bundestagsfraktion stellt Positionspapier zum Einwanderungsgesetz vor. Achtung! Der Niedriglohnsektor soll für Zuwanderung geöffnet werden. Wie klingt das denn, Werner? Der Niedriglohnsektor soll für Zuwanderung geöffnet werden. Der ist schon offen. Die arbeiten zum Teil für 2 Euro die Stunde, schuften die 10 bis 12 Stunden am Tag. Und nun will man das wohl offiziell machen. Möglichst viel Niedriglohnsektor, ein Subproletariat, importieren, die dann für Pfennige schuften. Die Diskussion um das geplante Einwanderungsgesetz nimmt Fahrt auf. Die FDP war in der Sommerpause fleißig und konkretisiert nun ihre Position. Der arbeitsmarktpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, ein gewisser Johannes Vogel, und der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Stefan Thome traten am Dienstag im Bundestag mit einer Extraportion Phrasen im Gepäck. Wir stehen im weltweiten Wettbewerb um kluge Köpfe vor die Presse, um ein einschlägiges Positionspapier vorzustellen. Das in der vergangenen Woche bekannt gewordene Eckpunktepapier von Innenminister Horst Seehofer von der CSU, von Kapitallobbyisten wie dem DIHK-Präsidenten Erik Schweitzer, noch am Freitag als positives Signal gelobt, gefällt den Liberalen nicht. Das Konzept des Ministers sei erkennbar überhastet zusammengestellt worden und inhaltlich erschreckend kleingeistig. Vogel fordert einen vollständigen Systemwechsel. Er lässt keinen Zweifel daran, in welche Richtungen der erfolgen soll. Es sei wichtig, die Einwanderung in den Arbeitsmarkt wieder stärker in den Mittelpunkt der migrationspolitischen Debatte zu rücken. Was heißt das? Dass nur 10% der Aufenthaltstitel in der Bundesrepublik einen Erwerbsbezug hätten, sei deutlich zu wenig, verglichen mit modernen Einwanderungsländern wie Kanada, Australien und Neuseeland. Das neue Einwanderungsgesetz müsse, heißt es in dem Papier, Signal- und Aushängeschild sein. Das Positionspapier der FDP konzentriert sich auf die Einwanderung in den Arbeitsmarkt und klammert die beiden anderen Türen, Flucht und Asyl, weitgehend aus. Die Autoren behaupten, dass der demografische Wandel und das Fachkräfteproblem ohne eine aus nicht-europäischen Ländern kommende Einwanderung in den Arbeitsmarkt nicht zu meistern sein werden. Die Binneneinwanderung und die Binnenwanderungen von Arbeitskräften innerhalb der EU sei zwar nützlich und überhaupt eine der größten Errungenschaften, reiche aber nicht mehr aus, um die Hungerlöhne zu zahlen, müssen wir natürlich hinzufügen. Das sagt dieser Mann natürlich nicht. Fast bedauernd heißt es, in den Mitgliedstaaten der EU verbessert sich jedoch zunehmend die wirtschaftliche Lage und macht eine Erwerbsaufnahme in Deutschland immer weniger attraktiv. Ja, Werner, jetzt müsstest du doch laut aufschreien und deinen Kommentar hierzu sagen. Das heißt, die wollen wirklich billige Arbeitskräfte aus Dritte Weltstaaten, aus Afrika besonders, importieren, weil ja in den europäischen Ländern das Lohnniveau nun sich immer mehr nach unten hatte, sich schon angeglichen. Aber da gibt es keine Billiglöhner mehr zu holen und deshalb holt man nun die Leute von draußen. Das ist ungefähr das Positionspapier der FDP, verschleiert mit schönen Worten und migrationspolitischem Tralala und Tamtam. Ja, das ist die aus der guten alten FDP inzwischen geworden. Ne? Neoliberal bis dort hinaus. Liberal heißt nur noch wirtschaftsliberal, so wenig wie möglich. Beschränkungen, am besten den Staat noch ganz abschaffen, das würde denen am besten passen. Wo diese Idioten, wo wir gerade bei der FDP sind, da zu Chemnitz haben sie sich natürlich auch ausgesprochen, diese Demokraten. Und dann gibt's da einen gewissen Sebastian Zaja, der ist also Vorsitzender der FDP im Berliner Abgeordnetenhaus. Und zu Chemnitz sagt er dann, Antifaschisten sind auch Faschisten. Feuer mit Feuer zu bekämpfen ist keine gute Idee. Ja, das ist unsere demokratische FDP. In Argentinien gab es Proteste. Wir wissen ja, unsere Freundin Lagarde ist da wieder eingereist mit ihrem Reptilberaterstab. Die Reptilien sind wieder über Argentinien hergefallen. Sie haben es da leicht. Sie haben da einen Herrn Macri, der ist selber Lobbyist und Unternehmer, und haben das Land wieder an die Saugnäpfe des Internationalen Währungsfonds angeschlossen. Und der saugt jetzt wieder kräftig das Geld aus Argentinien ab. Währenddessen hat man Frau Kirchner der Korruption angeklagt, eine relativ linke Politikerin, die versucht hat, während ihrer Amtszeit eine Politik gegen die großen Konzerne, gegen den IWF und gegen den neoliberalen Imperialismus zu machen. Und das wird sie jetzt bitter büßen. Man hat ihr da alles Mögliche untergeschoben an Korruptionsaffären, an ungerechtfertigter Bereicherung und so weiter. Wo nun die Menschen in Argentinien und besonders die jungen Leute zu kämpfen haben, ist gegen eine rechte Sparmaßnahmenpolitik, die ihnen die in den 90er und 2000er Jahren erkämpften Rechte und Standards nun wieder abnehmen will. Hören wir einmal kurz eine kleine Reportage: Proteste gegen Sparmaßnahmen, Währungskrise in Argentinien. Währungskrisen und Staatspleiten haben Argentinien in den vergangenen Jahrzehnten gleich mehrfach erschüttert. Zuletzt ging das südamerikanische Land 2001 pleite. Jetzt verliert die Währung Peso schon wieder kräftig an Wert. Die Inflation steigt rapide. Die Notenbank versucht, mit höheren Zinsen gegenzusteuern. Und die Regierung kündigt Sparpläne im Kampf gegen das enorme Haushaltsdefizit an. Die Einschnitte sollen auch das argentinische Bildungssystem treffen. Dagegen gibt es nun Protest. Der Regen hält sie nicht ab. Tausende Lehrer und Studenten gingen am Abend in Buenos Aires auf die Straßen. Ihre Forderung? Höhere Ausgaben und Investitionen im Bildungsbereich. Ich bin hier, um den hohen öffentlichen, freien Bildungsstandard zu verteidigen. Gegen die Politik der neoliberalen Regierung, die bei den Löhnen der Lehrer jetzt sparen will, weil unser Land unter einer hohen Inflation leidet. Die Proteste kommen zu einer Zeit, in der die argentinische Wirtschaft schwer angeschlagen ist. Macri raus, schreien sie, denn der argentinische Präsident hat Sparmaßnahmen auch im Bildungssystem angekündigt, um das Haushaltsdefizit in den Griff zu bekommen. Die Inflationsrate steigt, seit Monaten ist die Landeswährung auf Talfahrt. Seit Beginn des Jahres hat der Peso die Hälfte an Wert verloren im Vergleich zum Euro. Die argentinische Notenbank erhöhte den Leitzins inzwischen auf 60%, um den Verfall aufzuhalten. Doch der Peso rutschte weiter ab. Der Internationale Währungsfonds hat Argentinien bereits im Juni Hilfen in Höhe von rund 50 Milliarden Dollar zugesagt. Nun hat Argentiniens Präsident Macri darum gebeten, einen Teil des Geldes vorzeitig auszuzahlen, um die Märkte wieder zu beruhigen. Ja, die Märkte zu beruhigen, Werner, das klingt uns ja wie Musik in den kritischen Ohren. Die Märkte beruhigen. Wer sind die Märkte? Argentinien hat da ja seine speziellen Erfahrungen schon gemacht mit dem Internationalen Währungsfonds 2001, ja, wo es dann den Corralito gab, und man muss jetzt abwarten, ob das weiter kommt, ja, ob das könnte durchaus sein mittelfristig, ja. Jetzt Kirchner, ich meine, ist natürlich auch nicht das Gelbe vom Ei, ja, die ist auch korrupt. Die unter ihrer Amtszeit und auch wo noch ihr Mann gelebt hat, der Nestor, ja, die sind in ihren Amtszeiten auch nicht ärmer geworden, ja, aber trotzdem eben nicht so brutal, wie eben jetzt dieser Macri da oder auch davor Menem. Da gibt's schon noch kleine Unterschiede, ja. Und in Brasilien sieht's ja so ähnlich aus, ne? Denn da bei dem Lula haben sie, deshalb darf er jetzt nicht kandidieren, haben sie auch ein bisschen was gefunden, irgendeine Wohnung, die ihm jemand zugeschanzt hat, ja. Angeblich, aber war alles erlogen und erstunken, das muss man dazu sagen. Ja, aber das waren selbst, gekaufte Zeugen. Selbst wenn es stimmen würde, wäre das ja lächerlich, ne, im Vergleich dazu. was dann jetzt dort passiert. Ne? Wie heißt der da jetzt da dran ist in Brasilien? Irgendwas Temer oder Temer. Temer, genau, ja. Und also wenn man diese Leute anguckt, diesen Temer oder den Macri in Argentinien, das Schlimme ist halt, die sind ja nicht durch einen Putsch an die Macht gekommen, sind, die werden tatsächlich gewählt. Ne? Und so ein ähnliches Problem haben wir ja überall. Ja, und auch durch Verfahrenstricks im Parlament und durch schmutzige Wahlfälschungen in bestimmten Schlüsselbezirken und so weiter und so weiter. Kommen wir zu den Barcelona-Nachrichten vom heutigen Samstag, dem 1. September 2018. Barcelona-Nachrichten im Niemandsland. Noticias de Barcelona a Niemandsland. Das Klima der Spannung zwischen Separatisten und Konstitutionalisten wächst im Gefolge der Gelbschleifenproteste sehr. Die Szenen gleichen sich. Independentistas hängen öffentliche Gebäude, Plätze, Bäume und Straßen mit gelben Plastikschleifen voll. Sie protestieren damit gegen die Inhaftierung ihrer Separatistenführer, unter anderem Oriol Junqueras und anderen ehemaligen Mitgliedern der katalanischen Landesregierung, die wegen der Proklamierung eines Separatistenstaats der Rebellion angeklagt sind. Andere nun hängen oder reißen diese gelben Schleifen ab oder übermalen sie. Dabei kommt es immer häufiger zu Handgreiflichkeiten. So schlug ein Indepe-Mann am vergangenen Samstag einer Frau im Ciudadela Park, hier im Zentrum von Barcelona, die Nase ein, als diese eine gelbe Schleife entfernte. Oft nutzen die Independentistas öffentliche Gebäude für ihre Schleifenproteste. Zum Beispiel, wenn man hier über die Plaza Sant Jaume geht, sieht man natürlich, dass sowohl am Rathaus als auch am Gebäude der Generalitat de Catalunya die Gelbschleifenproteste sehr deutlich und sichtbar hängen. Da hängen riesige Transparente, die protestieren. Es gibt mittlerweile einen richterlichen Beschluss, dass dies verboten sei, aber im Moment packt da niemand so richtig ran, weil man eben eine Eskalation der Situation befürchtet. Dann rufen diese Leute aber die Polizei, wenn ihre Gegner ihre Schleifen also entfernen. Wohlgemerkt, die katalanischen Mossos-Polizisten. Die werden also gerufen und man sagt, die entfernen unsere Schleifen, geben sie denen ein Bußgeld oder verhaften sie die. So bekam zum Beispiel der Schriftsteller Arcadi Espada von den Mossos ein Bußgeld aufgebrummt, weil er eine riesige Separatistenschleife in Ametlla de Mar rot bemalt hatte. Diese Schleife hing bzw. steht auf einer sogenannten Rotonda und ist wirklich sehr hoch und ist da offiziell installiert. Ein wirklich teures, könnte man sagen, Machwerk, das da steht. Und das läuft natürlich nur mit Einwilligung des Rathauses. Am Mittwochabend war auch eine Demo im Ciudadela Park. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass die rechten Parteien diese Spannung nutzen, um ihr Süppchen darauf zu kochen. Rechte Parteien von allen Seiten, sowohl Puigdemont aus Berlin hat aus Brüssel, der ist ja mittlerweile wieder in Waterloo, hat aufgerufen, Ruhe, wir Katalanen sind Demokraten und friedlich. Wer das gemacht hat, gehört gar nicht zu uns. Das war ein eingeschleuster Bube, ein bezahlter Bube, der da unseren schönen Separatismus in Misskredit bringen will und so weiter. Der Schleifenkrieg geht weiter, oder? Ja, ja, also das war auch noch eine nette Episode bei dieser Kundgebung da, organisiert von den Separatismusgegnern da, hauptsächlich Ciudadanos natürlich, und aufgebrachtes Volk gegen die Unabhängigkeitsbewegung. Dann der Kameramann, dann haben sie den verwechselt mit einem Kameramann vom katalanischen Fernsehen und haben auf den eingeprügelt. Dann stellt sich aber raus, dass der von Madrid, Madrid TV war, glaube ich, ne? Und also der gleiche Hass bricht dadurch wie von der anderen Seite eben auch. Ja. Also wenn dieser Krieg da, dieser gelben Schleifchen, ne, anbringen oder wegmachen oder gelbe Kreuze aufstellen und wieder rausreisen oder mit dem Auto umfahren, wie es in Wick passiert ist. Ne. Wenn es bei den Olympischen Spielen eine Disziplin geben würde, ne, gelbe Schleifchen anbringen oder wegmachen, da würde Katalonien ganz klar die Gold- und die Silber- und die Bronzemedaille gewinnen. Da sind die fit jetzt. Das sind also in letzter Zeit wie Kinder in der Pause auf dem Schulhof. Ja, da verwirklichen sie sich und glauben beide Seiten, sie tun was Vernünftiges und sie kämpfen. Ja. Das ist wirklich hanebüchen. Wenn man sich überlegt, was da wirklich im Moment passiert, dann ist ja diese ganze Republik und der ganze Indeppe-Rummel ist ja eigentlich ein Schaum und ein Erklärungskrieg. Es wird ja nichts getan. Es wird ja immer nur gesagt, der Politiker hat A gesagt, der Politiker hat dies gesagt. Es ist einfach ein Krieg der gegenseitigen Erklärungen. Dann werden teure Anwälte beauftragt, irgendwo eine Lücke im Gesetz zu finden und irgendeinen Richter anzuklagen. Da werden natürlich wirklich jetzt Millionen investiert in eine Art internationale Justiz, die beweisen soll, wie ja faschistoid und ungerecht die spanische Justiz sei. Nun war der spanische Staat gezwungen, ebenfalls ein teures Anwaltsbüro für eine 500.000 in Brüssel zu beauftragen, den Richter Larena, der eben die Independentista- und Rebellionsgeschichte untersucht, zu verteidigen. Und dann sagt Puigdemont dies, dann sagt Torra das und Pedro Sánchez ist gezwungen, das zu sagen. Und so erklären sie sich gegenseitig ständig, wie dumm und wie falsch die andere Seite ist. Das Lustige ist, heute Morgen im katalanischen Radio habe ich gehört, dass Quim Torra gesagt hat, Pedro Sánchez soll ein Konzept vorlegen für Katalonien. Er soll ein Konzept für Katalonien vorlegen. Das ist eine ganz lustige Geschichte, fast satirisch, wenn so ein Politiker so etwas sagt. Er sagt, er ist nur dem katalanischen Volk verpflichtet und sonst niemandem. Damit stellt er sich natürlich auch wieder direkt gegen die Verfassung des Landes, in dem er lebt. Und so weiter und so weiter. So dreht sich also der Erklärungsrummel, bis wieder jemand sagt, jetzt sind 155 rausholen. Und dann haben wir wieder den alten Salat, oder? Ja, es ist inzwischen so schlimm und so lächerlich geworden. Da kannst du, ich finde es auch nur noch langweilig, ja, kannst du nur noch versuchen, deine Seele zu retten und immer aufpassen, dass du dich nicht für den einen oder gegen den anderen aussprichst. Ne? Und also gut, ich kann es nicht mehr hören. Ne? Una estima. Una veu. Ein Mikrofon. Un micrófono. Ein Radio. Una radio. Der Himmel über Barcelona. Al cel sobre Barcelona. Niemandsland. Auf 91.4 FM. Contrabanda. Contrabanda. Im Rathaus von Wick wird Punkt 8 Uhr am Abend eine Riesenbeschallungsanlage aktiv, die erklärt, dass man den spanischen Staat anklagt wegen der Gefangenen des katalanischen Volkes. Und das erinnert ein bisschen an die Grenze von Nordkorea zu Südkorea, wo die USA riesige Lautsprecheranlagen installiert haben. Die schallen dann 5-6 Kilometer rein auf nordkoreanisches Gebiet mit politischen Parolen, die erklären, wie ungerecht und undemokratisch und diktatorisch Nordkorea eigentlich ist. Und das machen nun die Independentistas im Rathaus von Wick. Wer es hören will oder nicht, ist gezwungen, in einer unglaublichen Lautstärke abends um 8 Uhr diese Erklärungen zu hören. Ist das eigentlich okay oder was denken die Leute selber, die so etwas installiert haben? Naja, das ist halt die Geschichte. Jetzt geht's natürlich wieder los, die Diskussion. Darf so eine öffentliche Institution wie das Rathaus, das ja für alle Bürger da sein soll, sowas machen oder nicht? Wie sind die legalen Aspekte? Und so findest du jeden Tag irgendeinen Scheißdreck, wo es um dieses Thema gibt. Und im Grunde lässt sich alles darauf reduzieren, also sowohl von denen, die gegen die Unabhängigkeit sind, wie die Befürworter, die oder wir oder die. Nur noch darum geht's und kein Schwein redet mehr über die Sachen, die eben wirklich wichtig sind. Hören wir mal nochmal rein. Moment, ich habe hier das Rathaus von Wick, die Lautsprecheranlage. Da ist er. Wirklich ein ohrenbetäubendes Glockenlärmen. Die sprechen von einem nationalen Notstand und der Ausnahmezustand. Und sie haben folgende Ziele: die Unabhängigkeit von Katalonien. Kling, klong, klong, klong, klong, klong, klang, klang. Wie gesagt, wer also in der Innenstadt von Wick wohnt und teilt nicht die Ideen der Erleuchteten, der Illuminati von Puigdemonts Gnaden, der hat da ein schweres Auskommen. Der sollte sich besser nicht warm anziehen, es ist heiß, aber der sollte versuchen auszuwandern, oder? Meine Damen und Herren, wir haben noch ein paar weitere Barcelona-Nachrichten hier auf dem Redaktionstisch liegen. Da geht es um das Thema Fahrradkultur. Das Rathaus von Barcelona kündigte am Freitag vergangener Woche an, dass ab Januar 2019 das Fahrradfahren auf den Bürgersteigen in Barcelona verboten sein wird. Die stellvertretende Bürgermeisterin für Umwelt, Urbanismus und Verkehr, Janet Sanz, erklärte, dass Ada Colau die Fahrradwege in ihrer dreijährigen Amtszeit von 116 Kilometer auf 200 Kilometer ausgebaut hat. Hier schon mal ein Applaus. Nun sei es Zeit, mit dem Fahrverbot auf Bürgersteigen die hohe Zahl der Unfälle, bei denen Radfahrer beteiligt sind, zu senken. Strafgelder zwischen 100 und 500 Euro sollen verhängt werden. Omas und Opas können aufatmen. Ich hatte vor ein paar Wochen ja die Geschichte erzählt von einem alten Herrn aus meinem Kiez, den ich kenne, der sich einen sehr langen Stock gekauft hat. Und wenn er auf der Bank sitzt, hält er diesen Stock so ungefähr 2 Meter von sich, weil er mir gesagt hat, und der ist sehr wütend, dass die Radfahrer und diese Rollbrett-Hipster und Freaks immer ganz nah an ihm vorbeisausen und manchmal sogar sein Knie streifen. Und er meint, wenn die mir über den Fuß fahren, ich bin 80, das repariert mir kein Arzt mehr. Das heißt, für die alten Leute ist das ein Segen, wenn die Radfahrer und diese schrecklichen Segway-Hipster von den Bürgersteigen verschwinden, oder? Also lieber dann noch den Stock kurz in die Speichen schieben vom Fahrrad. Ja, aber dann wird es wahrscheinlich noch Körperverletzung geben und so weiter. Gut, noch eine Nachricht, öffentlicher Verkehr. Der massenhafte Zustrom von Touristen führt besonders in den Sommermonaten, wie sich immer wieder zeigt, immer stärker zu Belastungen der öffentlichen Verkehrsmittel. Besonders Busse, U-Bahnen und Nahverkehrszüge sind hier betroffen. Für viele Einheimische werden ihre Fahrten zur Arbeit eine Qual. Überfüllte Waggons, lange Wartezeiten, Gedränge und Verspätungen sind die Folgen für die arbeitende Bevölkerung hier in Barcelona. Ich kann mich daran erinnern, als ich vor Jahren vormittags im Juli Intensivkurse hatte und war auf den 8-Uhr-Bus angewiesen in Richtung Granollers, da stand eine riesige Schlange von Japanern, von Arabern, von Deutschen, von Franzosen am Bus und füllte den Bus. Man hatte Angst, als Einheimischer bzw. als Teil der arbeitenden Bevölkerung überhaupt noch einen Sitzplatz zu bekommen, weil die fuhren alle nach Roca Village in diese Konsumtempel-City, um da ihre Billig-Outlet-Geschichten zu kaufen und haben natürlich unser einer dann auch den Platz im Bus weggenommen. Gut, also, 800.000 Fahrten werden in Barcelona täglich nur von Touristen vorgenommen. 800.000 Fahrten. 17,4 Millionen Touristen kommen jährlich nach Barcelona bzw. werden durch die Stadt geschleust. Ramblas, Barrio Gótico, Sagrada Familia sind die Schwerpunkte der Übersättigung des Verkehrsnetzes. Anwohner fordern seit Jahren Einschränkungen für Touristen. Außerdem sind viele Einheimische empört, weil Touristen, die mit Steuergeldern subventionierten 10 Fahrten Multiviace-Tickets lösen können, eigentlich nur für die Barcelonines gedacht. Die Barcelonesen, die Barcelona. Und die letzte Meldung zum Thema Barcelona, die könnte man jetzt beliebig ausdehnen. Da gab es die ganze Woche über sehr viele Meldungen um den Anstieg der Kriminalität hier in der Fun City Barcelona. Einen unglaublich starken Anstieg der Kriminalität, zum Beispiel in dem Bezirk Ciudad Bella, um 30% verzeichnet die Polizei in einem am Montag veröffentlichten Bericht. Diebstahlsdelikte, Straßenraub mit Gewalt und illegale Besetzung von Wohnraum durch kriminelle Banden sind hier die wesentlichen Delikte, die von der Polizei genannt werden. Dann hatten wir gesagt, in der Barceloneta gab es am Dienstagabend eine riesige Demo von Anwohnern, die gesagt haben, es ist schlimm, es ist Terror, es ist nicht mehr auszuhalten, die es in ihrem Kiez nicht mehr aushalten, weil eben die Kriminalität, die Gewalt, der Incivismo, wie man hier sagt, dermaßen zugenommen hat, dass ihre Lebensqualität direkt beeinträchtigt werden. Eine Mutter hat gesagt, ich fühle mich nicht mehr sicher in meinem eigenen Haus. Ein Mann erzählte, dass er nach Hause gekommen ist und zwei fremde Männer lagen auf seinem Sofa, einer in seinem Bett, und haben ihn beschimpft und haben die Wohnung ausgeraubt, haben ihm Schläge angedroht und sind dann unbehelligt von dannen stolziert. Die Polizei kam und konnte nichts machen und so weiter und so weiter. Das sind die Geschichten, die hier in der Zeitung stehen. Man kann natürlich auch den Verdacht haben, es ist eine Kampagne. Bald sind Wahlen und Ada Colau muss natürlich auch ordentlich in Misskredit gebracht werden. Das heißt, hier könnte man auch vermuten, Werner, ich weiß nicht, wie du das siehst, dass die ganze Kriminalitätsgeschichte natürlich sehr hochgekocht wird, um eben, wie gesagt, zu sagen, guckt mal, Podemos und die Linke und Barcelona in Kommunen, die kriegen ja die Sicherheit für die Bürger gar nicht in den Griff. Die Narcopisos und die Gewalt auf den Straßen, das beherrschen die gar nicht. Wir müssen stramme, rechte Leute wählen, die besser mit der Polizei umgehen können, oder? Ja, ja, da ist sicher was dran. Ne? Also auf der einen Seite stimmt's, ne? Habe ich auch den Eindruck, dass die Kriminalität nach oben geht, aber natürlich wird's geschürt und übertrieben und hochgespielt von interessierter Seite. Und natürlich ist dann immer Colau, die Bürgermeisterin hier von Barcelona oder die Linken schuld, ne? Aber kein Schwein fängt an zu überlegen, ob das vielleicht auch zu tun hat mit der Prekarität überall, ne? Dass die Leute kein Geld mehr haben. Und also, wenn es so weitergeht mit meiner Rente, dann muss ich auch bald mir irgendwas überlegen. Ne? Aber das darf man natürlich nicht sagen. Ja? Immer sind die Linken schuld. Was für ein schöner Sonntag. Greetings from Cumbria to all the listeners of Niemann's Land, 91.4 FM, celebrating 20 years on the air, voice of the free, that's wonderful. Verbrannte Erdnacht, Schüsse in der Nacht, Bomben, Teppich Die letzten 10 Minuten im heutigen Niemandsland sind angebrochen. Es gibt noch etwas zum Thema Kultur und den Wetterbericht. Ich halte mal kurz den Kopf aus dem Fenster. Augenblick. Bewölkter Himmel, grauer Himmel und die Temperaturen sind leicht gesunken, sehr leicht, aber gegen Mittag werden sie bestimmt wieder auf die 30 Grad zugehen und dann wird es schwül werden. Werner, was hast du noch an Kultur auf dem Tisch, auf dem Redaktionstisch liegen? Kultur. Ja, weil du vorher gesagt hast, wo du noch Intensivkurse gemacht hast, ja, da gegeben hast, nicht Deutsch gelernt hast. Ja. Wie sieht's denn da aus? Erinnerst du dich noch an die deutsche Sprache oder verliert sich das jetzt so langsam, wenn du nicht mehr Lehrer bist? Na ja, gut. Also, man soll sich da verlieren. Wir sprechen Deutsch. Ach so, ja. Niemandsland ist ein Programm in deutscher Sprache. Das hilft uns natürlich, uns Deutschen ein bisschen auf dem Laufenden zu halten. Aber also, wenn die nicht deutschsprachigen Deutsch lernen wollen, dann gehen sie zum Beispiel zum Goethe-Institut und dann lernen sie solche Sachen wie die Konjugation der starken Verben, also finden, fahnd, gefunden, werfen, warf, geworfen. Wie ging das mit gehen? Weißt werfen, du warf, geworfen. Geworfen, ich Werner. Schwöre. Du, geworfen. Was erzählst du denn den Schülern hier? Wie geht das mit gehen weiter? Gehen, ging, gegangen. Gegangen. Also ich möchte hier an Helge Schneider erinnern, der bringt in seinen Liedern immer ein falsch konjugiertes Verb. Ja, der sagt zum Beispiel: Als ich Deutschschüler war, war ich sehr gut. Ich schrub immer eine Eins in Deutsch. Gut, das kommt mir sehr verschrubt vor. Jedenfalls, das Goethe-Institut nimmt jetzt ab Montag dann seine Aktivitäten wieder auf nach der Sommerpause. Und der Kinozyklus läuft noch nicht, ne? Aber es gibt eine Buchpräsentation am nächsten Mittwoch, am 5. September um 19 Uhr. Die Autorin ist eine gewisse Jenny Erpenbeck. Und wie heißt ihr Roman? Gehen, ging, gegangen. Da schau her, ja. Ich lese das mal kurz vor, wie das angekündigt ist. Die Schriftstellerin Jenny Erpenbeck, in 2015 in Deutschland publiziert, heißt es, traf sie damals den Puls der Zeit. In dem Jahr, in dem die Flüchtlingsdebatte ihren Höhepunkt erreichte, veröffentlichte die Berlinerin ein Buch, das von der Lebenssituation junger afrikanischer Männer in einem Flüchtlingscamp in der Hauptstadt Deutschlands erzählt. Richard, ein emeritierter Professor der Altphilologie, trifft durch Zufall auf eine Gruppe protestierender Flüchtlinge aus diversen afrikanischen Ländern. Sie wollen Aufmerksamkeit erregen, gesehen werden, und Richard sieht sie. Er beginnt, die Situation dieser jungen Männer zu erforschen, sie zu befragen und ihnen zu helfen. Hierbei wird dem Professor mit ihm bisher Unbekannten konfrontiert. Mit dem Betreten des Flüchtlingscamps am Oranienplatz taucht er in eine andere Welt ein und erfährt von Schicksalen, die er zu verstehen sucht. Genauso wie die Berge an Papieren, die darüber entscheiden, ob seine neuen Freunde in Deutschland bleiben können oder nicht. Also wie gesagt, dieser Roman aus dem Jahr 2015, und jetzt gibt's ihn auch in der spanischen Fassung. Da heißt der Titel dann Gehen, ging, gegangen. Yo voy, tú vas, él va. Und auch in der katalanischen Übersetzung, ein bisschen prosaischer, Les formes del verb anar. Am nächsten Mittwoch um 19 Uhr im Goethe-Institut. Zum Ausklang. Nach 40 Jahren auf dem Dachboden gefunden, Heinz Erhardt. Unbekannte Lieder und Texte aufgetaucht. Wer erinnert sich nicht an diesen Sprachmeister? Wenn es draußen glatt ist, gib doppelt acht, also 16. Ein typischer Heinz Erhardt Spruch. Die Enkelin des Komikers und Dichters Heinz Erhardt hat einen Schatz gefunden. Bislang unveröffentlichte Werke ihres Großvaters. Im Oktober 2018 sollen sie veröffentlicht werden, wie Bild am Sonntag berichtet übrigens. Über 40 Jahre schlummerten die Notizen als Bündel verschnürt auf dem Dachboden. Ungeordnete, vergilbte, eng beschriebene Notenblätter und unveröffentlichte Texte und Lieder aus den 20er und 30er Jahren. Sie stammen aus seiner Jugendzeit, als seine Karriere als beliebter Schauspieler, Komiker und Musiker noch nicht abzusehen war. Die Familie weiß laut BAMS bis heute nicht, wie er sie durch den Krieg brachte. Vom Dachboden war das Paket nach dem Verkauf des Erhardt-Hauses in Hamburg Wellingsbüttel unbeachtet ins Musikarchiv und dort schließlich von Enkelin Nikola Tschikiewicz entdeckt worden. Ausgewählte Stücke wurden mit der NDR Big Band und Stars wie Axel Prahl und Wotan Wilke Möhring eingespielt. Das Album soll am 24. Oktober 2018 erscheinen. Das Multitalent Erhardt steht im kollektiven Gedächtnis bis heute vor allem für den Willi Winzig der Wirtschaftswunderzeit. Doch er war viel mehr. Ein leiser Literat, ein Schelm, ein Pianist mit List. Sein nie enden wollender Wortwitz ließ ihn immer noch ein Gedicht verfassen. Geboren wurde Heinz Erhardt 1909 in Riga. Nach insgesamt 15 Schulwechseln schmiss er das Abitur schließlich. In einem Internat bei Hannover entstanden 1921 und 1923 die ersten der nun gefundenen Werke. Ein bisschen Heinz Erhardt, ein bisschen Musik und dann verabschieden wir uns, Werner. Ich sage schon mal Tschüss, Agur, Adeo. Dann sage ich am besten auch schon mal Tschüss. Ne? Gut, wir sehen uns dann nächste Woche wieder und dann werden wir natürlich wieder darüber berichten, wie es an der Front aussieht, an der Front der gelben Schleifchen, weil die nächste Woche wird die letzte Woche sein vor dem Großkampftag der Diada am 11. September. Und dann wird das Thema natürlich wieder hochaktuell sein. Okay, vielen Dank. Tschüss. Im Studio heute auch ein Kamerateam, ein Ein-Mann-Kamerateam, der filmt uns seit ungefähr anderthalb Stunden. Der heißt Albert. Und ist ein Absolvent der Filmakademie und der dreht hier eine Art Masterarbeit über uns, mit uns. Und vielleicht kriegen wir ihn mal ganz kurz vors Mikro, dass er uns vielleicht mal ganz kurz Hallo sagt und die Hörer grüßt. Das wäre natürlich schön und uns sagt, ob wir vielleicht irgendwann einmal ein paar von seinen Bildern sehen können. Natürlich. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Albert. Meine Damen und Herren, die heutige Niemandsland-Sendung wird am kommenden Montag im Podcast sein. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute, ein wunderschönes Wochenende. Werden Sie glücklich. Adeu. Wir wollen jetzt ein Theaterstück hier zum Allerbesten geben, und zwar ein Stück, das wir so quasi aus dem Stegreif spielen, aus dem Hut. Und zwar eine, die berühmte Handlung, die ja schon bei Goethe vorkam, also Mann, Frau, Hausfreund. Aber wir wollen es uns ganz besonders schwer machen, indem wir das Stück also nicht irgendwie auswendig gelernt haben, die Kollegen und ich. Nein, wir wollen jedes Wort in dem jetzt zu spielenden Stück mit ein und demselben Buchstaben beginnen lassen. Das ist das hüpfende Komma. Der springende Punkt und Sie selbst hier, ich meine, Sie, meine lieben Fernsehzuschauer, wenn Sie jetzt extra eine Karte schreiben würden oder so, das würde aufhalten. Also, Sie sollen uns einen Buchstaben zurufen, egal welchen, 24 gibt's. Und wir wollen versuchen, jedes Wort in dem jetzt zu spielenden Stück mit dem Buchstaben beginnen zu lassen, den Sie uns zurufen. Aber bitte kein X. Also auf X gibt's nur zwei Worte, Gesundheit und Xuffer, nicht? Also, wenn Sie, was? Geh! Ja, ich gehe gleich. Also nein. Ach, geh, ja, geh. geh, gut. Also gut, schön. Wir spielen jetzt ein Stück, in dem jedes Wort mit G beginnt, Au. G ist heute dran. Gut. Gong. Gut gegongt, Graf. Geliebte Gisela. Geliebter Gregorius. Günstige Gelegenheit. Gatte ging. Geschäftsreise. Garmisch. Gelsenkirchen. Oh, gute Geldgegend. Genau. Getränk gefällig? Genialer Gedanke. Gerade Gewürzgurke gegessen. Glasgurk? Gern. Gieß, gieß. Genug, genug, genug. Gesundheit. Gleichfalls. Gutes Gesöff. Gelebt. Gewiss, gewiss, gewiss. Oh, Blut. Geht ganz gut, gell? Gib Gas! Gemeines Gesindel! Giftiger Gartenzwerg Geifert Galle. Genug gesehen, große Gemeinheit. Gespräch gänzlich geschäftlich. Gewürzgurkengeplauder. Gerede. Gerade gedrucktes gelesen. Günthers Grastrommel. Glaube gar nichts, greife Gewehr. Gustav Genosse. Grausam, grantiger Gemahl! Gnade, Güte, Göttergatte! Gemetzel geplant! Geh, Canove! Grüß Gott!